Wie bei anderen Themen der Identitätspolitik kann man auch hier drei Positionen ausmachen. Die linken Befürworter des sprachsensiblen Umgangs wollen den Minderheiten helfen, deren Unterdrückung sich ihrer Meinung nach auch in der Sprache manifestiert. Die liberalen Kritiker sehen in Sprachvorschriften Einschnitte in die individuelle Freiheit. Konservative und Rechte kritisieren politisch korrekte Sprache zwar ebenfalls unter dem Banner der Freiheit, ihnen geht es aber meist um eine Gegenposition zu den Linken. In unserem Kulturkreis gibt es klare Fälle wie die Wörter Neger oder Zigeuner, die eine eindeutig abwertende Bedeutung haben und deshalb von der Mehrheit zu Recht vermieden werden. Doch inzwischen häufen sich die Fälle, bei denen Menschen bei neutralen Ausdrücken wie Eskimo negative Untertöne herauszuhören meinen. So sagen einige Linke Geflüchteter statt Flüchtling, weil sie bei dem Wort Flüchtling an Wörter wie Schädling oder Günstling denken und dadurch das Suffix als Negativmarkierung auffassen. An Frühling, Schmetterling, Säugling und Liebling scheinen sie dabei nicht zu denken. Einige sind inzwischen so sensibilisiert, dass sie Verunglimpfungen und Schimpfwörter sogar dann tabuisieren, wenn sie lediglich über die Wörter reden. Daher sprechen Amerikaner vom N-Wort für Nigger. Doch je mehr Wörter man so abkürzt, desto schwieriger ist es, den Überblick zu behalten. Durch die Abkürzung muss man das Wort in Gedanken aussprechen, was die Wirkung vermutlich eher verstärkt als vermindert. Die Sorge hinter den Tabuisierungen ist, dass der bloße Klang der Wörter schon Rassismus befördert. Diese Haltung unterscheidet nicht mehr, ob jemand andere absichtlich mit rassistischen Ausdrücken verletzt oder ob er die Ausdrücke lediglich in einer Diskussion erwähnt. Tabuisierungen entspringen meist der sprachmystischen Vorstellung, die Wörter selbst hätten eine besondere Macht. Daher sprechen Gläubige vieler Religionen das Wort Gott nicht aus, sondern sagen der Herr oder der da oben. Selbst ein Ausdruck wie Igitt ist als Abwandlung für O Gott eine Tabuisierung, genauso Ojemine für Jesu Domine. Auch die Rede vom N-Wort ist Zeichen für ein Tabu, das die sprachphilosophische Einsicht ignoriert, dass Bedeutungen nicht an den Wörtern kleben, sondern vielmehr von den Wörtern, den Absichten und Überzeugungen des Sprechers und vom Äußerungskontext abhängen. Gerade deshalb verwenden einige Gruppen Wörter absichtlich zur Selbstbeschreibung, um sie zurückzuerobern und wieder ins Positive zu wenden. Bei Schwul ist das schon gelungen. Bei Bitch könnte es auch irgendwann der Fall sein.